Und als Ibrahim zu seinem Vater Azar sagte: Nimmst du denn Götzenbilder zu Göttern? Gewiss, ich sehe dich und dein Volk in deutlichem Irrtum. Und so zeigten wir Ibrahim das Reich der Himmel und der Erde, und damit er zu den Überzeugten gehöre. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte: Das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er: Ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er: Das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er: Wenn mein Herr mich nicht recht leitet, dann werde ich ganz gewiss zum irregehenden Volk gehören. Als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er: Das ist mein Herr, das ist größer. Als sie aber unterging, sagte er: O mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr ihm beigesellt. Ich wende mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Sein Volk stritt mit ihm. Er sagte: Wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo er mich doch schon recht geleitet hat? Ich fürchte nicht, was ihr ihm beigesellt, außer dass mein Herr will, dass ich es fürchte. Mein Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Bedenkt ihr denn nicht? Wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat? Welche der beiden Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst? Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken. Die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. Das ist unser Beweismittel, das wir Ibrahim gegen sein Volk gaben. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Gewiss, dein Herr ist allweise und allwissend. Und wir schenkten ihm Ishaq und Jakob. Jeden von ihnen haben wir recht geleitet. Und auch Nuh haben wir zuvor recht geleitet. Und aus seiner Nachkommenschaft Dawud, Suleiman, Ayyub, Yusuf, Musa und Harun. So vergelten wir es den Gutestuenden. Und Zakaria, Yahya, Isa und Ilyas, jeder von ihnen gehört zu den Rechtschaffenen. Und Ismail, Al-Yasa, Yunus und Lut, jeden von ihnen haben wir vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt. Und auch manche von ihren Vorvätern, ihren Nachkommen und ihren Brüdern, wir haben sie erwählt und zu einem geraden Weg geleitet. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen von seinen Dienern er will. Wenn sie ihm aber andere beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig geworden, was sie zu tun pflegten. Das sind diejenigen, denen wir die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gegeben haben. Wenn aber diese es leugnen, so haben wir damit schon andere Leute betraut, die demgegenüber nicht ungläubig sind. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Sag: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Sie schätzen Allah nicht ein, wie es ihm gebührt, wenn sie sagen: Allah hat nichts auf ein menschliches Wesen als Offenbarung herabgesandt. Sag: Wer sandte denn die Schrift herab, die Musa als Licht und Rechtleitung für die Menschen brachte, die er zu beschriebenen Blättern macht, die er offen vorzeigt, während ihr vieles verbergt? Und sag: Von wem wurde euch gelehrt, was ihr nicht wusstet, weder ihr noch eure Väter? Sag: Von Allah. So dann lasse sie mit ihren schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben. Und dies ist ein Buch, das wir hinabgesandt haben, ein gesegnetes, das bestätigend, was vor ihm war. Und damit du die Mutter der Städte und diejenigen ringsumher Wohnenden warnst. Diejenigen, die an das Jenseits glauben, glauben auch daran und sie halten ihr Gebet ein. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder sagt: Mir ist Offenbarung eingegeben worden, während ihm überhaupt nichts eingegeben worden ist. Und wer sagt: Ich werde hinabsenden gleich dem, was Allah hinabgesandt hat. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, gebt eure Seelen heraus. Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seinen Zeichen hochmütig zu verhalten pflegtet. Nun seid ihr einzeln zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben, und ihr habt hinter euch gelassen, was wir euch übertragen hatten. Und wir sehen eure Fürsprecher nicht bei euch, von denen ihr behauptet habt, dass sie Teilhaber an euch waren. Nun ist das Band zwischen euch abgeschnitten und entschwunden ist euch, was ihr zu behaupten pflegtet.